Ein Doppelkonzert von Klaus Kühnel macht den Anfang. Strahl für Violine und Violoncello. Hier mit den Solisten Niklas Liepe und Gabriel Schwabe. Sie werden begleitet vom Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau unter Hannes Krämer. Thank you. Thank you. Der Geiger Niklas Liepe und der Cellist Gabriel Schwabe waren die Solisten in diesem Doppelkonzert von Klaus Kühnel. Strahl für Violine, Violoncello und Orchester. Hannes Krämer leitete das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau. Der Erde widmet sich die vierte Sinfonie von Tobias P. M. Schneid, An Earth Symphony, mit den fünf Sätzen Magma, Water, Tree, Desert und Air. Domon Kosheyo dirigiert die Augsburger Philharmoniker. An Earth Symphony. So hat Tobias P.M. Schneid seine vierte Sinfonie überschrieben. Und die haben wir hier gerade gehört im Mitschnitt der Uraufführung vom 16. Mai 2022 im Kongress am Park in Augsburg. Domonkor Szejo leitete die Augsburger Philharmoniker. Durch vogelähnliche Schwingen entkam der griechische Labyrinth-Baumeister Daidalos seiner Inselgefangenschaft. Klaus-Hinrich Stamer hat ihm das folgende Stück gewidmet. Hommage a Daidalos für 6 Frauenstimmen und Steinklänge, hier mit dem Belcanto-Ensemble Frankfurt unter Dietburg Spohr. Thank you. Eine Hommage an den griechischen Labyrinth-Baumeister Daidalos von Klaus-Hinrich Stamer war das, für 6 Frauenstimmen und Steinklänge. Hier interpretiert vom Belcanto Ensemble Frankfurt unter Dietburg Spohr. Mit sinfonischen Gesängen nach Gedichten von Federico Garcia Lorca geht's weiter hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Cantos Sinfonicos von Horst Lohse, hier mit Dorothea Kästner, Sopran, Almut Mart, Alt, Roland Wagenführer, Tenor und Helmut Jotz, Bass. Burkhard Rempe leitet den Lehrergesangsverein Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker. Thank you. Thank you. Las gentes de la cuevas asoman sus velones. Cantos Sinfonicos, nach Gedichten von Federico García Lorca, hat Horst Lohse diese symphonischen Gesänge komponiert. Die Solistinnen und Solisten waren Dorothea Kästner, Sopran, Almut Mart, Alt, Roland Wagenführer, Tenor und Helmut Jotz, Bass. Außerdem waren hier der Lehrergesangsverein Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker zu hören, unter der Leitung von Burkhard Rempe.